Ein Sprecher des Menschenrechtsforschungsvereins Koreas antwortete am 30. Juni auf die Frage eines Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass die sogenannte Internationale Allianz zur Abschaffung des inhumanen Verbrechens Nordkoreas mit dem undeinen politischen Ziel die Realität der TVRK-Schwer verdreht hatte. Er sagte, die Internationale Allianz zur Abschaffung des inhumanen Verbrechens Nordkoreas, eine intrigante Menschenrechtsorganisation gegen die TVRK, hat jüngst durch eines ihrer Mitglieder propagiert, der große Teil der Ausrüstungen des Skigeländes Masinyong sei im Verstoß gegen die UNO-Sanktionen eingekauft worden. Für den Betrieb des Skigeländes Masinyong würden die Kindersklavenarbeitskräfte eingesetzt. 30 junge Leute seien auf der Reise zum Skigelände Masinyong durch Busunfall ums Leben gekommen und so weiter. Eine völlig erfundene und gemeine Faselei gegenüber dem Internationalen Olympischen Komitee und der internationalen Öffentlichkeit. Angenommen, dass die Skiausrüstungen im Skigelände Masinyong, die wie in anderen Ländern popularisiert gegenüber dem ganzen Volk zur Verfügung stehen, wirklich im Verstoß gegen die UNO-Sanktionen eingekauft worden seien, dann sind eben die UNO-Sanktionen das größte inhumane Verbrechen gegen die Körperkultur und das zivilisierte Leben der Volksmassen.